Der Spiegel von Papin gelangte mit John Dee nach Prag, wo der Kaiser der Germanen, Rudolf II., der Alchemist, ihn um jeden Preis besitzen wollte. Wie ich in das Goldene Band berichtete, habe ich im Britischen Museum den Spiegel von John Dee und der Prinzessin Papin gesehen. Doch ich zweifle sehr daran, dass es der echte ist, denn dann würde er sich nicht dort befinden, sondern in irgendeiner Synagoge, einer Freimaurerloge des schottischen Ritus oder im Besitz des Golden Dawn. Besser noch beim Geheimdienst und seiner Abteilung für Parapsychologie und Hypnose auf Distanz. Es ist gut möglich, dass der Spiegel von Papin, in welchem John Dee, der Engel, derselbe Engel Rilkes, erschienen war und mit ihm in der Sprache, die er Enoch genannte, gesprochen hat, in Prag verblieben ist, im Besitz der Mitglieder irgendeiner geheimen Organisation des germanischen Adels. Prag ist eine mysteriöse Stadt, voll von magischen Schwingungen. Goebbels hat gesagt, wenn Prag und Wien fallen, wird Europa gefallen sein. Heydrich war es gelungen, Prag in psychologischer Hinsicht zu erobern, und Himmler hat dort etwas gesucht, vielleicht einen Stein, möglicherweise den Spiegel der Prinzessin Papin. Die britischen Geheimdienste hatten eine wichtige Operation aufgebaut, um Heydrich zu vernichten, und erreichten es, ihn zu ermorden. Sie alle haben dort etwas gesucht, auch der Verräter Canaris. Über den Spiegel soll John Dee den Befehl erhalten haben, das fantastische Unternehmen aufzubauen, das er Thule genannt hat. Er hat versucht, Königin Elisabeth I. zu überzeugen, wie es uns Meyering berichtet, Grönland oder Greenland, das grüne Land, das grün war und in einer Nacht weiß wurde, zu erobern. Dort lebten seit dem 13. Jahrhundert tausende Wikinger. Im 14. Jahrhundert waren sie schon nicht mehr da. Nach ihrer Wiederbekehrung zur Religion ihrer nordischen Vorfahren hatten sie sich aufgelöst, wie von der grünen oder weißen Erde verschluckt. De Maillieu würde sagen, sie sind nach Amerika gegangen, ihren Verwandten des 9. Jahrhunderts folgend. John Dee glaubte, dass sie den Eingang in die hohle Erde oder die Tür gefunden hatten, die es erlaubt, zur parallelen Welt oder einer anderen mehrdimensionalen Wirklichkeit auszutreten. Eine Wirklichkeit, die von jenem Weisen, der nicht an die euklidische Mathematik geglaubt hat, mathematisch bewiesen worden war. Das alles haben wir bereits in unserem vorherigen Werk gesagt. John Dee hat versucht, Elisabeth I. davon zu überzeugen, sich dieser Tür des Nordens zu bemächtigen, die es ihr gestatten würde, ein Imperium in zwei Welten, Imperium in Imperio, mit Ausgängen und Eingängen in eine andere Dimension, mathematisch nachweisbar zu errichten. Es würde das echte Imperium eines Pontifex Maximum, eines Herrscherpriesters, Brücke zwischen zwei Welten sein, Sacra Varti. Und somit würde England, das der Tuatas von Dannan, wahrer Name Englands, auch Albuin, Land der Albedo, das Imperium der Engel sein, jene, die zu John Dee im Spiegel der Prinzessin Papin gesprochen haben und die keine anderen waren als die Götter von Hyperborea, die ihm den Rückweg zur ersten polaren Heimat wiesen, in das goldene Zeitalter. Weil die Sprache, die er als Enochsche von Enoch bezeichnet hatte, die Sprache der Runen des Baumes war, die am Baume Yggdrasil des Schreckens und in die Buchenstäbe eingeritzt wurden. Es war die Sprache der arischen Kabbala, die Aryana Garbha Kabda, die orphische und phonetische Kabbala, die man im Gedächtnis des Blutes hört, in des Blutes Stimme. Doch John Dee gehörte einem verjudeten, christianisierten Jahrhundert an, das die nordisch-polare Tradition zum Verschwinden gebracht hatte, die Runen vergessend. Deswegen legte er Hand an das, was er besser kannte, das für ihn Höchste, jener vorsintflutliche Prophet der Genesis Enoch, der ebenfalls verfälscht worden war und dessen Text man in Abessinien der Königin von Saba gefunden hatte. Auf jeden Fall scheint es so, als ob John Dee es erreicht hat, jene engelhafte Sprache zu übersetzen. In »Der Engel des westlichen Fensters«, das letzte Buch von Gustav Meyering, erzählt uns dieser die hermetische Geschichte von John Dee. Dieses Werk ist eine Ergänzung der Bücher Der Golem und Das grüne Gesicht, die ich vor beinahe 40 Jahren in Chile übersetzen und veröffentlichen ließ. Der Engel des westlichen Fensters ist ins Italienische übersetzt und von Julius Evola mit einem Vorwort versehen worden. Wir dachten schon, dass möglicherweise die Absicht bestanden hat, dieses Buch mit dem Der Golem in Verbindung zu bringen, ein Werk, das sich in Prag abspielt, denn John Dee wurde entdeckt, verfolgt und zum Schluss von den Juden vernichtet, wie es vielleicht dem Kaiser Rudolf II. Ergangen sein mag, der den Verstand verlor. Die Legende erzählt uns auch, dass in genau derselben Zeit der Rabbi Löw in Prag seinem Golem geschaffen hat, einen Roboter, der möglicherweise dazu bestimmt war, John Dee sowie die Pläne der Hyperborea und des germanischen Kaisers zu bekämpfen. John Dee wird seinen Traum eines Imperiums von zwei Welten nicht erfüllen können, jenen genialen Plan magischer Wirklichkeit, weil man den Spion Kelly eingeschleust hatte, der ihn ins Verderben stürzte. Schließlich verbrannten sie seine wertvolle Bibliothek und raubten seine Dokumente, wie im bereits geschilderten Fall des Professors Hermann Wirth. Engeland wird nicht das Land der Engel, das John Dee erträumt hatte. Es war eine Strafkolonie der Friesen gewesen und auch ein Lager der Toten von Hyperborea. Auf jeden Fall waren im 16. Jahrhundert bereits die aus Spanien und Portugal ausgewiesenen Juden dorthin gelangt. Es war also vielmehr ein Land der Dämonen. Und wird es auch weiter sein, kontrolliert von Dämonen mit einem arischen Körper und einem jüdischen Geist. Seit den Zeiten Pythias von Marseille besteht der Verdacht, dass etwas im Norden verloren ging, etwas, das gesucht wird. Kolumbus war auch ausgezogen, um nachzuforschen, unter anderem an einer dänischen Expedition teilnehmend. Welches mag der wahre jüdische Name seines wichtigsten Agenten Jehovas gewesen sein? Zunächst wendet er sich auf die Suche nach der Tür des Nordens, dann geht er die Tür des Polus Antarktikus, die des Wolfram von Eschenbach und auch Vergils zu finden. Von einem Pol zum anderen wird das goldene Zeitalter wiederkehren. Kolumbus wird versuchen, diese Türen des Ausganges zu schließen durch die Geisterbeschwörung des Rabbiners, der ihn begleitete, weil er ein Unternehmen schwarzer Magie verwirklichte, sehr verschieden von dem, das er den katholischen Herrschern Spaniens vorgestellt hatte. Er war auf die Verfolgung der weißen Götter aus, wie es heute noch seine Artgenossen im Süden Chiles und Argentiniens sind. Was ist aus dem Spiegel aus Stein der Prinzessin Papan geworden? Seltsamerweise hatte der Führer in der Kanzlei des Dritten Reiches den aztekischen Adler schnitzen lassen, der Quetzalcoatl, dessen Priesterin Papan war. Ich weiß nicht, warum ich eine Verbindung von Papan zu Nofretete herstelle, jene ägyptische Königin, deren Porträtbüste sich im Museum von Berlin befand und die Hitler so gefiel. Nofretete, Isis, Papan. Wie Osiris ist sie zum Leben zurückgekehrt, nachdem sie tot war. Es ist die Einweihung von Isis, es ist das zweite Leben der zweimal Geborenen. Weil es nichts Schöneres auf der Welt gibt, als wieder aufzuerstehen, nachdem man zerstückelt worden war. Das sagt das Popol Vuh.